Bitte bleiben Sie am Apparat. Zurzeit sind alle unsere Leitungen. Nachttaxi. Nachttaxi ist der Literaturpodcast von Martin Hauer. In dieser Folge hören Sie Das Herz der Samstagnacht. Übersetzungen nach Liedtexten von Tom Waits. Zuvor noch eine Anmerkung. Die nächste Sendung fällt vollkommen aus dem Rahmen von Nachttaxi. Es ist der Pilot einer neuen Podcast-Reihe gemeinsam mit Thomas Lohninger. Gespräche über Gott und die Welt zwischen einem jungen und einem etwas älteren Herrn. Dieser Podcast heißt Hörensagen und hat die Webadresse hörensagen.org, Hörensagen mit OE geschrieben. Sie finden den Link auf der Podcast-Homepage. Wenn Ihnen diese Pilotsendung gefällt, abonnieren Sie sie bitte auf hörensagen.org. Auf Nachttaxi werden Sie danach in gewohnter Weise in höchst unregelmäßigen Abständen ausschließlich eigene literarische Produktionen von Martin Auer hören. Links zu Tom Waits finden Sie ebenfalls auf der Podcast-Homepage. Mann, du hast sie aufgetankt und du lenkst sie mit Gefühl. Du hast einen Arm um deine Liebste in deinem Oldsmobile. So rollst du über den Boulevard und suchst das rote Herz der Samstagnacht. Freitag gab's Kohle und in deiner Tasche klingt's. Und jetzt siehst du all die Lichter und in dir drinnen singt's. Und du kreuzst so ganz gemütlich und suchst das rote Herz der Samstagnacht. Du rasierst dich gründlich, machst dir die Frisur. Du vernichtest einfach jede Spur von Montag und Dienstag und all den anderen Tagen. Denn Samstag ist dein Tag und da bist du nicht zu schlagen. Du hältst an der Ampel, du fährst bei Grün. So ein Samstag wie heute hat die Welt noch nie gesehen. Und so rollst du über den Boulevard und suchst das rote Herz der Samstagnacht. Sag, ist es das Klicken vom Billard, der Neonschein? Das Telefon klingelt, das ist dein Cousin. Ist es, weil dich die Barfrau mit den Augen anlacht? Hat das der Zauber deines traurigen Lächelns gemacht? Es ist irgendwie besonders, ganz tief drin. Und dir kommen all die Samstage von früher in den Sinn. Und plötzlich hast du's. Plötzlich stehst du vor dem roten Herz der Samstagnacht. Mann, du hast sie aufgetankt und du lenkst sie mit Gefühl. Du hast einen Arm um deine Liebste in deinem Oldsmobile, so rollst du über den Boulevard und suchst das rote Herz der Samstagnacht. Sag, ist es das Klicken vom Billard, der Neonschein? Das Telefon klingelt, das ist dein Cousin. Ist es, weil dich die Barfrau mit den Augen anlacht? Hat es der Zauber deines traurigen Lächelns gemacht? Es ist irgendwie besonders ganz tief drin. Dir kommen all die Samstage von früher in den Sinn und plötzlich hast du's. Plötzlich stehst du vor dem roten Herz der Samstagnacht. Und plötzlich hast du's. Plötzlich schlägt vor dir das rote Herz der Samstagnacht. Friedhofspolka. Onkel Vernon, unabhängig, wie ein Schwein auf dem Eis. Er ist ein großes Tier droben im Schlachthof. Er spielt Akkordeon für Mr. Weiß. Onkel Biltmore und Onkel William haben im Krieg eine Million kassiert. Aber du wirst nie erleben, dass dir von denen wie ein Bier spendiert. Tante Minnie fing an zu spinnen. Sie lebt im Hauseingang von Grant's Hotel. Und das Radio spielt nichts als Opern. Und sie sagt immer nur, Mensch, fahr zur Hölle. Onkel Claude, der flog als Pilot. Er sagt, in Frankreich sind die Frauen nicht schön. Inzwischen hat er ein nettes kleines Wettbüro und lässt sein Ding immer im Freien sehen. Onkel Kent macht nie sein Testament, und der Tumor ist schon so groß wie ein Ei. Er hat eine Freundin in Puerto Rico, das heißt, sie hat ein hölzernes Bein. Onkel Phil, der lebt nur mehr von Pillen. Er ist fast blind und weiß nicht, was passiert. Wir müssen rauskriegen, wo er das Geld versteckt, bevor er restlos den Verstand verliert. Onkel Vernon, unabhängig wie ein Schwein auf dem Eis. Er ist ein großes Tier droben im Schlachthof. Er spielt Akkordeon für Mr. Weiß. Erde und Dreck. Ein Traum voller Lügen, ein Traum voller Glück. Hinterher gibt ein jeder den Löffel zurück. Dir bleibt keine Seele, die sich Müller schreibt. Der Wind in den Knochen ist alles, was bleibt. Und am Schluss sind wir alle bloß Erde und Dreck. Eine Bussardfeder schreibt mit Blut was hin. Bin ich die Luft oder bin ich der Vogel darin? Die Hölle kocht über, das Paradies ist besetzt. Wir sind ans Leben gekettet und der Peitschenmann hetzt. Und am Schluss sind wir alle bloß Erde und Dreck. Und der Mörder lächelt sein Lächeln aus Stein. Wie er die Leiter hochsteigt, hört man das Galgenholz schreien und die Herzen der Menge, sie zittern und schlagen. Als er baumelt, hört man den Henker sagen, und am Schluss sind wir alle. Am Schluss sind wir alle, am Schluss sind wir alle bloß Erde und Dreck. Und Kain schlug den Abel, schlug ihn mit einem Stein. Der Himmel bricht auf, man hört die Engel schreien. Können Gebeine an den Ufern dieses Fleischflusses leben? König oder Bettler werden die Antwort dir geben. Am Schluss sind wir alle, am Schluss sind wir alle, am Schluss sind wir alle bloß Erde und Dreck.